Lyrics. Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern. Debris bis frühs, Nächte waren mies, ja kompletter Kopf fick, doch das alles ist von gestern. Böse Blicke in der Bahn, wussten nicht mehr wer wir waren, wollte spätes überfallen, musste Handy Wetter zahlen. War ständig am Jagen nach Mula, wollte Benz fahren am Kuder. Wir waren die Jäger am Pappen, ja zusammen. Ich sagte immer, wir essen mein Bruder. Negro, Vakuumpack jetzt im Bendo, Risiko nur für Pesos, Überfall nachts auf Peso. Träume kleiner, wir brauchten nur Pate, guck, wir machen das alles für Bargeld, machen uns größer, wir werden nicht kleiner. Wir gucken nur darauf her, was die Zeit sagt. Lucy Loco war schon immer Fighter. Bleib im Fokus, Bruder, die Sorgen leiser. If God give me breath for 20 more years, I see myself changing the world. Because my thought patterns are so opposite of what's the norm. So I have to change the world, or I have to be changed by the world. Flex. Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern. Viele dunkle Gedanken, sie sind von gestern. Viele Zeiten von damals haben mich verändert. Briefe mit Haftbefehl im November und paar Schuldenbriefe danach im Dezember. Weil ich heute nur legal jage, voller die Taschen mit lila Bargeld. Der Kopf ist frei, hab kein Ort mehr versteckt. Shoppingtour, Galerie, Lafayette, Glaub ich mach es jetzt wahr, ist es nicht mehr das, was war. So viele Scheine im Bar, es wird nie wieder, wie es war. Trotzdem bleib ich Loco, Brettermotto, Insta-Blockhaus, 20k für die Show. Meine Fam bringt mich hoch, Members Locos, Liebe, danke für den Support auf Shows. Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Flex. Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern, Hustle und Struggle, ja das war gestern, Tüten abpacken, ja das war gestern.